Dass die Königin von Saba eine hyperboreische Arierin war, beweisen die Schriften ihrer Zeit, die Monolithen und Pyramiden in Aksum, einer Stadt, die eine Zeit lang die Hauptstadt von Saba gewesen ist. Es ist eine runische, arische Schrift von links nach rechts, während die semitische von rechts nach links geschrieben wird. Genau wie in Deutschland ist in Saba der Mond männlich und die Sonne weiblich. Man verehrte Atar, den Morgenstern, und zeichnet ihn in die Mitte des Mondes. Es ist auch der Stein Hagar. Ein Beweis mehr für das Alter der Runen sind die gefundenen Inschriften in Saba, 1000 Jahre vor Christus und älter. Man fand einen Kopf aus Alabaster, arischen Typs, mit runischen Inschriften. Äthiopien wurde nach seiner Eroberung Teil des Königreiches Saba. Und da ist Ophir und das Gold, der Weihrauch, Inzensum von Brennen und die Parfüme, die diese wunderschöne Königin ersonnen und Salomon gebracht hatte. Auch das Einhorn und der Vogel Phönix. Eine Inschrift lautet: Rette mich aus den Schlünden des Löwen, hole mich aus dem Horn des Einhorns. Im Jahre 950 vor Christus entschloss sich die Königin von Saba, König Salomon, zu besuchen, der ein Sohn von David und Bethsabe, einer Amoritin, deren Namen dem der Bertha ähnelt, ist. Salomon heiratete die Tochter eines ägyptischen Pharao. Er hatte jedoch 700 Ehefrauen fürstlichen Ranges sowie 300 Konkubinen. Die Königin von Saba war Jungfrau und hat ein ganzes Jahr in Jerusalem geweilt. Salomon stellte sie auf die Probe und ließ sie auf einem Fußboden bestehend aus Spiegeln gehen, um festzustellen, ob sie Bocksbeine hat, wie die Wesen aus einer anderen Welt. Sie hatte sie nicht. Aber ihr Geschlechtsteil war kahl, nur bedeckt von einem kurzen Röckchen, rosafarben wie ihre eigene Haut. Ein typisches, unterscheidendes Merkmal der jungfräulichen, hyperboreischen Priesterinnen, der Fünftgeborenen. Erst in der letzten Nacht vor ihrer Abreise gibt sich die Königin Salomo hin, der sie bereits wahnsinnig liebte, sie wie in einem tantrischen Kult oder in den Prüfungen des Amor der Minne idealisierend. Sie hatte sich unter dem Einfluss eines dem König gemachten Versprechens dazu entschlossen und weil sie ein Glas köstlichen, kristallklaren Wassers, durchsichtig wie die Nacht in der Wüste, getrunken hatte. Salomon gab der Königin einen Ring, den sie als Pfand bewahren sollte, falls sie ein Kind bekam. Mit diesem Kleinod würde er seinen Sohn erkennen, wenn er ihn einstmals besuchen sollte. Die Königin von Saba gebar diesen Sohn. Er wurde Menelik genannt, von Melik, das in der Sprache der Sabäer Weiser bedeutet. Ibn Hakim auf Arabisch Sohn des Weisen. Der Vogel der Königin flog bis zu Salomon, um diesem anzuzeigen, dass Menelik geboren worden war. In jener Zeit kannte man die Sprache der Vögel, dass die Sprache Hyperboreas, der durch die Lüfte gekommenen Wesens war, diejenigen, die aus der Luft stammten. Diese Sprache wurde auch von den persischen Sufis verstanden und von Farid Uddin Attar schreibt Mantik Utait, die Sprache der Vögel. Es ist die orphische Kabbala, die Stula Kabda, der Klang, den die Runen im Äther verursachten, wenn sie von den Divyas ausgesprochen werden. Menelik ist der erste König Äthiopiens nach der Königin von Saba. Man sagt, dass er von dem Besuch bei seinem Vater Salomon die Bundeslade mit nach Äthiopien gebracht habe, welches der Gral der Arier sei, den sie aus Ägypten durch den Ägypter Moses entführt hätten. Zweifellos hat Menelik das Buch Enoch mitgebracht, das sich heute im Britischen Museum befindet. Von allen diesen Dingen habe ich in Indien mit dem Negus von Äthiopien gesprochen, an einem Tage, als Nero mich mit ihm alleine im Garten zurückließ. Der Negus behauptete, von der Königin von Saba abzustammen. Eine Geschichte, die im dichten Nebel der großen Verschwörung eingehüllt ist. Wer war Salomon? Wer war Moses? Man hat uns daran gewöhnt zu glauben, dass sie Juden gewesen sind. Doch selbst Aaron wirft Moses vor, eine Frau aus Gush, wie Äthiopien in der Bibel genannt wird, geheiratet zu haben. Die Kinder aus Gusch sind die Nachkommen des Cham, die aus Chaldea nach Arabien gekommen waren und sich bis nach Äthiopien ausbreiteten. Ursprünglich kamen sie aus der Gobi und aus dem Kaukasus, wie es mir Professor Wirth erklärt hatte. Nach Chaldea waren sie mit den arischen Kassin gelangt. Die Bibel überträgt uns dies, schon verfälscht durch die Juden, die dieses Buch zu ihrem nationalen Geschichtsbuch umgewandelt haben. Die Christianisierung Äthiopiens und die Islamisierung Arabiens sind viel spätere Angelegenheiten. Die von den Sabäern dort eingeführte Religion war eine astrale, bestehend aus einer Trilogie, die Sonne, Sam, der Mond, Wat und Venus, Atar. Die Christianisierung in Äthiopien erfolgte während der Regentschaft von Ezanas. Von Heber, einem Riesen, sollen die Hebräer abstammen, ein Namen, den sich die Juden auch aneigneten, wie wir bereits sahen. Sicher ist, dass in uralten Zeiten, viel früher als die von Jürgen Spanuth bestimmten, die Hyperboreer von der Gobi und dem Kaukasus, auch von Indien, bis zu dieser niederen Region Afrikas und der arabischen Halbinsel gekommen sind. Es gibt eine Legende, die besagt, dass das goldene Vlies sich im Kaukasus im legendären Kol Quidar befindet. Es war der Elbrus, wohin Hitler seine Legionen gesandt hatte, in der Hoffnung, Asgard, die Heimat der Asen, wiederzuerobern. Vielleicht glaubte er, dass er dort, auf jenem Berge, einen der Eingänge oder Ausgänge zum transpolaren Hyperborea im Umkreis der Swastika Levogira finden könnte. An der goldenen Tür des Raptisteriums von Florenz befindet sich eine Darstellung der Königin von Saba, die die Künstler der Renaissance des langobardischen Italien inspirierte. Weil die Legende der Königin von Saba einer hermetischen Einweihung der Troubadoure der nordischen Minne mehr entspricht als die der höfischen Liebe im südlichen Languedoc. Es ist die nordisch-polare, hyperboreische Esoterik, die danach verloren ging und auf die wir uns bei Beginn der Erzählung Parzival von Wolfram von Eschenbach bezogen haben. Es ist der Amor zwischen einem König und einer Königin, dieselbe Geschichte Parzivals. Ein Hermetismus der tantrischen Alchemie des Amor. Wir sagten bereits, Saba soll Süden heißen, die aus dem Süden kommt. Die Königin des Mittags, der die Mitternacht ist, die Königin des Südpols von Atar, dem Venusstern, der nach Salem reist, das Frieden heißt und auch Salomon ist, und der einen Sohn gebärt, der sogar durch seinen Namen ein König ist, der aber auch ein Vogel ist oder die Sprache der Vögel kennt, wie sein Vater und seine Mutter, die Sprache des Vogels Phönix aus Hibernborticon. Im Mittelalter glaubte man auch, dass das Königreich des Prestohuan sich in Äthiopien wie auch in Indien befindet.